Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 61 des Gabelbissen Podcast. Da die letzte Folge ja, wie soll man sagen, durchaus ein bisschen kalorienreicher war, werden wir uns in der heutigen Folge mal mit etwas Gesünderem widmen. Oder sagen wir mal so, ich hoffe, dass ein bisschen was Gesünderes ist. Denn heute habe ich mal wieder einen Gast in der Sendung. Und zwar ist wieder die Zwerge mal bei mir. Grüß dich, Zwerge. Hallo, Theresa. Und wenn die Zwerge kommt, was wisst ihr? Ja, da geht's natürlich wieder mal um Kräuter. Und meine erste Frage an die Zwerge ist, was hast du uns denn heute Wunderbares mitgebracht? Lieber Theresa, heute habe ich die Kresse mitgebracht. Ah, die Kresse. Das ist ja, finde ich, was ganz was Tolles, weil die kann man ja eigentlich relativ einfach zu Hause machen. So einen Kresseigel kenne ich das ja. Genau. Und ich habe sie auch deswegen mitgebracht, weil sie ganzjährig im Haus oder in der Wohnung kultivierbar ist und auch ein wichtiger Vitaminspender, der vor allem in der kühlen und Winterzeit sehr notwendig ist. Aha, Vitaminspender. Welche Vitamine spendet uns die Kresse im Besonderen? Gibt es da irgendeins, das vorherrschend ist bei ihr? Ja, vor allem das Vitamin C, aber auch das Vitamin B1 und die Vitamine K sowie Eisen, Schwefel und Carotin. Schwefel, das klingt irgendwie gefährlich, finde ich. Ja, manche Vitamine und essentielle Nährstoffe klingen etwas gefährlich, wie du sagst, sind aber für unseren Körper sehr wohl notwendig. Ja, das kann ich mir durchaus denken. Gibt es eigentlich bei der Kresse verschiedene Arten von Kresse oder ist eigentlich nur das, was wir zu Hause kennen, diese klassische, ich glaube Gartenkresse heißt die, oder gibt es irgendwas anderes auch noch? Du sprichst es genau richtig an. Was wir kennen, ist die berühmte Gartenkresse. Es gibt aber auch noch die Kapuzinerkresse, die viele Gartenfreunde auch kennen werden. Aber es gibt auch noch diese Brunnenkresse. Die wird bei uns eher weniger kultiviert, da sie einen sehr wasserhältigen Boden benötigt. Ich glaube, ab und zu bekommt man es auch in den Märkten zu kaufen oder auf den Märkten zu kaufen, aber so gesehen hätte ich irgendwie die noch nie, wo das die wo wächst. Na, Brunnenkresse ist etwas auch schwieriger mit der Lagerung, weil du sie nicht nur kühl stellen sollst, sondern wirklich im Wasser lagern sollst. Ach so, das heißt, wenn ich die aufheben möchte, müsste ich die in einen Becher mit Wasser reingeben? Genau. Ach so, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Aber bis jetzt habe ich sie, wenn ich sie gekauft habe, immer gleich verwendet und dadurch ja, hat sich die Frage nicht gestellt. Ist natürlich die beste Verwendungsmethode. Und wenn du sagst, sie wächst bei uns nicht so oder wird nicht so kultiviert, gibt es irgendwo Gebiete, wo die eher wächst, die Kresse, also die Brunnenkresse? Die wirst du eher in den Bergen finden, an klaren Quellen, langsam fließende Gewässer oder Teiche, aber auch in Gebirgshöhen bis zu 2500 Metern. So hoch? Das ja. Hätte ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht gedacht. Na, kaltes Wasser, kalte Luft. Das ist richtig, ja. Und da fühlt sich die Brunnenkresse dann wohl, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, vor allem, weil sie eine ausdauernde Wasserpflanze ist. Alles, was ausdauernd ist, ist auch etwas robuster. Okay. Und was für eine Kresse gibt es dann noch? Ich glaube, die Kapuzinerkresse hast du noch erwähnt gehabt. Genau, die Kapuzinerkresse wird vielleicht vielen auch bekannt sein. Findet man jetzt auch die Blüten in den Märkten. Du erkennst die haben große, flache Blätter und schöne Blüten in Gelb, Rot, so ein bisschen Orangefarben. Wirklich auch schön anzusehen. Leider Gottes ist jetzt nicht die Saison, sonst hätte ich dir gerne welche mitgebracht. Ja, das macht nichts. Das können wir uns ja dann, wenn sie so ist, von der Pflanze mal anschauen. Ich verwende sie vor allem auch gerne, weil sie dann saisonal ist. Und ich verwende dann immer die jungen, frischen Blätter, weil sie natürlich die meiste Kraft haben und die Geschmacksintensität. Wenn zur Saison nochmal kurz zurückzukommen, wann genau hätte die Saison diese Kapuzinerkresse? Wie alle Gartenpflanzen über den Sommer. Du kannst sie jetzt dann schon anbauen nach den Eisheiligen und je nachdem, wie es halt mit dem Nährstoff im Boden aussieht und die Witterungsverhältnisse, könntest du sie schon sicher Anfang Juli, kann man schon anfangen, die ersten zu ernten. Okay, also die muss ich dann wirklich im Garten draußen anpflanzen. Muss ich da irgendwas beachten, wenn ich die selber ansetzen möchte? Eigentlich nicht, wie jede andere Pflanze. Eine gute Erde, Anfang viel wässern. Schauen aus wie Kapern die Samen. Vielleicht kennst du die. Okay, das kann sein, dass ich die schon mal gesehen habe. Ja, ja. Vor allem, sie ist auch vielfältig einsetzbar, weil du kannst sehr schön die Blätter zum Würzen verwenden. Also einfach kleinschneiden und in einen Aufstrich zum Beispiel hinein und dann mit den Blüten schön dekorieren. Okay, also finde ich halt immer recht gut, dass man Speisen mit Blüten dekoriert. Du kannst sogar die Blüten essen. Also es sind auch essbare Blüten. Selbstverständlich. Haben die denn auch so einen speziellen Geschmack wie die Blätter oder ist es mehr so neutral? Na, sie schmecken eigentlich genauso wie die Blätter. Ach so, okay, weil ich kenne sie ja oft bei den essbaren Blüten, ist es ja so, dass die, naja, noch nicht wirklich viel schmecken, aber halt die Blätter der Pflanzen haben dann durchaus einen Geschmack. Nein, nein, sie schmecken auch pfeffrig scharf. Aha, also das ist auch somit eine eher schärfere Pflanze? Alle Gressen sind vom Geschmack her sehr intensiv und scharf. Aha, kann man sagen, woher die Schärfe kommt? Hat das irgendeinen Grund? Ja, weil die Gresse vor allem Bitterstoffe enthält und Senfölglykoside. Die machen diesen bitteren, scharfen Geschmack. Ach so, von daher kommt es. Also wo Senfsachen drinnen sind, überall ist ja ein Wahnsinn. Du kannst sie sogar mit dem Rettich vergleichen, vom Geschmack her. Also in Richtung Rettich geht es, okay, aha. Du hast ja gesagt, die ist ja eher eine saisonale Sache. Kann ich die auch irgendwie, die Kapuzinergresse, haltbar machen, dass ich die zum Beispiel auch im Winter oder ja, im Frühjahr verwenden könnte? Oder geht es bei der gar nicht? Frisch ist natürlich immer das Beste. Haltbar machen in dem Sinn ist wie beim Basilikum, sobald du sie trocknest, verlieren sie an Schärfe, an Geschmack, an Aroma, an Wirkstoffen. Wo du sie haltbar machen kannst oder wie du sie haltbar machen kannst, ist Schockgefrieren. Das ist die einzige Methode, um sie noch halbwegs durch den Winter zu bringen. Okay. Also das heißt, wenn ich im Winter dann gute Gresse haben will, muss ich einfach auf die Gartengresse ausweichen, oder? Wäre wahrscheinlich am ratsamsten. Die ja auch, glaube ich, im Kultivieren ja nicht so schwierig ist. Ich kenne das nur vom Kindern, da haben wir zu Hause so einen Gresseigel gehabt, das war, glaube ich, aus Ton. Da hat man dann, glaube ich, Watte reingeben und dann einfach den Samen rein und Wasser, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, du kannst sie sehr wohl auch mit Erde anzüchten, nur mit Zellstoff oder Watte, wie du eben sagst, brauchst du sie nachher nicht waschen, da wird sie nicht so schmutzig. Ach so, das ist klar, ja, irgendwie macht Sinn. Das ist, und dadurch kannst du sie auch, vermeidest du die kleinen Fruchtfliegenlarven und so, weil natürlich in der Erde auch noch, sag ich mal, Insekten und sonstiges Ungetier kreucht und fleucht, was du natürlich in Watte nicht hast. Okay. Und wo unterscheidet sich nachher jetzt die Gartengresse von den zwei anderen Gressen oder sind die mehr oder weniger alle irgendwie gleich? Vom Wachstum und von der vom Aussehen der Blätter. Ach okay. Und inwieweit würdest du das sagen? Na, die Brunnengresse, wie ich schon erwähnt habe, findest du eher in feuchteren Gebieten. Die Kapuzinergresse erinnert ein bisschen an Efeu, das ist so eine langwachsende Schlingpflanze, wie ich es immer bezeichne, ist auch sehr schön, um wenn du zum Beispiel ein Hochbeet hast, dass du es dann runterhängen lässt, kannst du selbstverständlich auch probieren, am Garten, also im Topf zu züchten, nur sie braucht halt etwas Platz, weil sie eher so eine Schlingpflanze ist und hat eben diese flachen, großen Blätter. Und die Gartengresse ist ja bekannt vor allem, weil sie so, wir schneiden sie bei 5 bis 7 cm ab. Eigentlich wird sie einen halben Meter hoch werden und weiße bis rosa Blüten ansetzen. Nur wir essen sie davor. Aha, gar nicht gewusst, dass die so groß werden kann. Also wir essen dann mehr oder weniger bei der Gartengresse und auch bei der Kapuziner, hauptsächlich bei der Gartengresse, die Keimlinge. Sehe ich das so richtig? Ja, du, ja, so Aha. kannst du es bezeichnen. Das heißt, wenn ich wollte, könnte ich die riesig werden lassen. Naja, riesig, halber Meter. Ja, man. Im Verhältnis zu den Keimlingen ist das schon recht groß, so meine ich. Ja, genau. Aber da müsste ich sie nachher schon draußen anbauen, da könnte ich es nicht jetzt in meinem Gräsehiegel so lang wachsen Nein, lassen. Ich glaube, da haben die Wurzeln ein paar Probleme. Stimmt, ja. Ja, da hätte es aber auch drauf kommen können. Eine Frage, die ich normalerweise immer relativ am Anfang stelle, wenn wir gemeinsam über Kräuter sprechen, die werde ich jetzt gleich mal nachholen. Darf ich davon ausgehen, dass die Kresse, jetzt egal, eine der drei, wieder mal nicht typisch heimisch ist, sondern bei uns eingebürgert wurde? Oder ist das wirklich jetzt mal was, wo man sagt, okay, ja, das war immer schon in Europa oder österreichischen Raum? Nein, wie du es wieder richtig erwähnt hast, vor allem die Römer haben die Kresse zu uns nach Europa gebracht. Aha, okay. Und kann man sagen, wo die das her hatten? Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte? Da ist die Literatur nicht ganz eindeutig. Bei der Gartengresse vermutet man aus Zentral- und Westasien. Bei der Brunnengresse aus Südosteuropa und Westasien. Und bei der Kapuzinergresse eher aus Peru und Südamerika. Ach, die kommt mal von ganz woanders her. Weil bis jetzt hatten wir eigentlich immer Sachen, die aus dem asiatischen Raum gekommen sind. Peru, Südamerika. Da hast du recht. Aha, also das dürften dann erst die ersten Siedler mit rübergenommen haben, Spanier etc. Anzunehmen. Okay. Dann eine Frage, was mir noch einfallen würde, kann man mir die Kresse, jetzt egal welche von den drei, noch irgendwie als Hausmittelchen gegen irgendetwas verwenden, weil bei Kräutern ist es ja wirklich oft so, dass die Inhaltsstoffe haben, die uns für dieses oder jenes helfen oder gegen das oder jenes irgendwie vorbeugend wirken können. Selbstverständlich kannst du sie auch in der Naturheilkunde, wie es auch so schön heißt, oder Hausmittelchen einsetzen. Es ist nur wie immer, die Dosis macht das Gift. Du solltest die sparsam einsetzen, vor allem auch beim Würzen, weil sonst überdüngt sie mit ihren scharfen Geschmack und ihren Inhaltsstoffen alle anderen Geschmacksnuancen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Sie soll nur mal das Tüpfelchen auf dem i sein und kann natürlich bei zu viel Verzehr auch, wie heißt es immer so schön, abführend wirken oder den Magenschleimhaut ein bisschen reizen. Aber man sagt, dass sie eigentlich eine gute harntreibende Wirkung haben. Das heißt jetzt was genau? Harntreibend? Das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Ja, dass einfach die Nierenfunktion angeregt wird. Ach so, harntreibend, Entschuldigung. Ich habe jetzt harntreibend verstanden, jetzt war ich etwas verwirrt. Nein, harntreibend. Okay, danke. Und sie soll auch die Produktion der roten Blutkörperchen etwas forcieren. Aha, okay. Man sagt auch nach, dass manche Inhaltsstoffe, die Glucosinolate, eine krebsvorbeugende Wirkung haben. Ah, das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Vor allem, weil in unseren Bereichen der Krebs ja durchaus eine Krankheit ist, die ja leider immer häufiger wird. Leider Gottes, ja. Und da kann man natürlich solche Sachen, die ja gesund sind, durchaus auch probieren. Ich glaube, das würde ja auch mit Grün- und Weißtee super funktionieren, weil der hat ja auch, was ich so weiß, Inhaltsstoffe, der eben diese freien Radikale bindet und dem sagt man auch nach, das soll Krebsrisiko reduzierend sein. Ja, vor allem der grüne Tee. Okay, der glaubt, der hat schon mehr Inhaltsstoffe als der Weißtee. Diese Bitterstoffe sind das. Ah, okay. Aber gut, reden wir jetzt nicht vom Tee, kommen wir wieder zur Kresse zurück. Kulinarisch jetzt gesehen, wofür würdest du persönlich oder wofür verwendest du gerne jetzt die Kresse? Hast du da irgendwelche Leibsachen, Leibspeisen, wo du sie gerne reingibst oder gibst du einfach nur, so wie ich das gerne mache, klassisch auf ein Butterbrot drauf? Wie du richtig sagst, diese klassische Variante mit dem Butterbrot ist natürlich weit abgeschlagen von allem anderen. Esse ich natürlich auch am liebsten fast, ein bisschen Salz noch drüber. Mhm. Wofür ich sie auch gerne verwende, ist für Salatdekoration, vor allem die Kapuzinerkresse Blüten, weil du sie dann schön noch, du hast noch ein bisschen eine Farbnuance drinnen oder als Dekoration, die natürlich gerne gegessen werden kann. Also eben für Salate oder auch für Aufstriche. So, Schnittlauchaufstrich nur einfach mal mit Kresse. Oder was ich auch mal gemacht habe, ist wenn du hast eine Forelle oder einen Fisch, innen mit Kresse befüllen und mit Paradeisern oder was auch immer du reinhaben möchtest und den in Alufolie eingepackt und 20 Minuten in den Ofen. Das klingt ja super für mich. Ich liebe ja Forellen. Du kannst sie aber auch für Fleischgerichte ein bisschen dazu. Ich gebe sie eigentlich immer eher später dazu, weil sie natürlich auch mit Kochen an Geschmack verlieren. Aber du kannst sie auch gerne mal mitkochen, ist dann aber nicht mehr so ansehnlich. Ja, die werden ja ziemlich matschig dann, nehme ich an. Genau. Ja, also darum, ich persönlich jetzt ist rein vom Bauchgefühl, ich muss ja zugeben, mit Kresse selbst habe ich noch nicht so viel gekocht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte es jetzt vom Bauchgefühl auch eher zum Schluss dazu gegeben, weil sonst sowas Matschiges, ja, ist nicht angenehm. Du kannst aber auch Suppen daraus machen oder Suppen damit verfeinern und dadurch, wenn du sie pürierst, hast du dieses Matschige natürlich auch nicht. Musst du sie halt fein pürieren oder passieren. Ja, ist schon klar. Eins, was mir noch einfallen würde, weil es wird ja oft mit Kräutern gemacht, Tee oder in Tees findet die aber jetzt keine Verwendung, oder? Also ich persönlich habe es noch nicht verwendet, kann man natürlich gerne mal ausprobieren, ist glaube ich Geschmackssache. Ich wüsste jetzt nicht die Verwendung dafür, aber wer es mal gerne ausprobieren möchte. Ja, man kann es einmal probieren, aber ich persönlich würde mir es ehrlich gesagt auch nicht so wohlschmeckend jetzt vorstellen. Nein, weil es schmeckt doch eher wirklich scharf nach Krähen und Rettich. Ja, da ist, wenn wir die guten Inhaltsstoffe haben, weil einfach gescheiter, man gibt es auf ein Brot oder auf einen Salat drauf. Ah, weil wir gerade dabei waren, ich habe dir ja heute was mitgebracht. Ja, genau. Rettichsprossen, damit es alle wissen. Da wollte ich dich mal bitten, dass du eine kostest und dann sagst, wie das mit dem Geschmacklichen heißt. Mhm, einen kleinen Moment, da werde ich sie gleich mal kosten. So, dann ziehen wir uns mal was raus. Okay, hörbarer Verzehr ist jetzt nicht so angesagt im Podcast, aber heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Und also ich muss sagen, Sie schmeckt irgendwie wie so ein großer Bierrettich, aber hat dann doch die Schärfe von so ganz frischen, guten Radieschen, muss ich sagen. Also die finde ich, die schmeckt total gut. So kannst du dir auch den Geschmack der Kapuzinergresse vorstellen. Ah, okay. Also wenn ich jetzt keine Kapuzinergresse kriege, könnte ich die Rettichsprossen quasi als Ersatz nehmen, wenn es die zum Beispiel gäbe. Genau. Aber damit zeige ich dir, dass es eigentlich verschiedene Arten von Gressen gibt oder Sprossen, die alle eine gewisse Ähnlichkeit haben, die man halt natürlich ersatzweise einsetzen kann. Okay, ich verstehe. Oh, das ist cool. Super. Also nochmal danke übrigens, dass du es mitgebracht hast. Ich glaube, das werden wir nachher mal ein bisschen auf ein Brot draufgehen mit einer schönen frischen Butter dazu. Gerne. Vielleicht kriege ich auch ein kleines Stück. Ach ja, ich glaube schon. Für das, dass du dir immer so viel Mühe machst bei unseren Kräuterfolgen, darfst du sogar zwei kleine Stücke haben. Danke. Ja, und dann eine Frage hätte ich noch. Hast du vielleicht ein Rezept mitgebracht? Selbstverständlich habe ich heute wieder ein Rezept mitgebracht. Und zwar die falschen Kapern. Falsche Kapern? Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil ich persönlich liebe ja Kapern, aber unter falschen Kapern kann ich mir jetzt so ad hoc nichts vorstellen. Wir schwenken um von der Gartengresse auf die Kapuzinergresse, wo wir heute schon lange und ausführlich darüber gesprochen haben. Und nehmen dann von der Kapuzinergresse die unreifen Samen. Das sind noch die, die noch grün sind. Sobald sie anfangen braun zu werden, werden sie schon reif. Wir nehmen die grünen unreifen Samen, waschen sie ab und lassen sie kurz abtropfen. Sie sollen ja nicht übermäßig nass sein. Dann geben wir sie in ein Glas, je nachdem wie viel wir haben, ein größeres, kleineres, und füllen das dann mit Salz auf. Das tun wir gut schütteln und stellen für eine Woche in etwa in den Kühlschrank. Das Salz entnimmt in der Zwischenzeit dem Kapern das ganze Salz, wodurch natürlich die Kapernsamen ungefähr auf die Hälfte schrumpfen können. Also nicht erschrecken, wenn es auf einmal weniger wird. Nach etwa einer Woche nehmen wir sie aus dem Kühlschrank, geben sie in ein Sieb und waschen sie gut durch. Jetzt wollen wir das ganze Salz wieder weg haben. Dann würde ich Sie raten, in kleinere Gläser zu füllen, weil wenn wir ein großes Glas haben, was einmal offen ist, sollte man natürlich schnell verbrauchen. Kleinere Gläser sind dann natürlich auch von der Lagerung teilweise leichter. Geben Sie in kleinere Gläser und füllen die dann mit geschmacksneutralen Essig auf, ungefähr 5%igen Essig. Und dann kommen Sie noch einmal für 2 Wochen in den Kühlschrank und dann kann ich nur mehr sagen, guten Appetit. Das klingt ja eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Ja, auch schnell. Das stimmt, ja. Die Lagerung braucht ein bisschen, aber da müssen wir nicht die ganze Zeit dabei sein. Das ist ja das Schöne. Nein, du musst auf nichts aufpassen, es macht alles von alleine. Ah, wunderbar. Also das würde ich auf alle Fälle ausprobieren. Da bin ich momentan ein Problem, ich habe keine Kapuzinergresse, aber ich denke, das Problem lässt sich relativ leicht lösen. Spätestens im Herbst ist das Problem gelöst. Genau. So, aber bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, werden wir jetzt noch einen Gewinner ermitteln. Und zwar könnte ich erinnern, ich habe in der Folge 59 ein kleines Gewinnspiel zum 2-jährigen Jubiläum des Gabelbissen Podcast gemacht. Und da gab es eine kleine Bedingung. Und zwar musstet ihr einen Kommentar schreiben, in dem ihr Kaiserschmarrn, Germknödel und Extrawurst erwähnt. 4 Hörer sind dem Aufruf gefolgt und haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Und jetzt würde ich sagen, darf die Zwerge das Glücksengel sein und wird den Sieger mehr oder weniger ermitteln. Dazu werde ich jetzt einmal auf die Webseite random.org gehen, ein Zufallsgenerator im Web. Da tragen wir ein, der kleinste Wert ist 1, der größte Wert ist 4. Nur kurz zur Erklärung, nummeriert wird, der erste Eintrag ist die Nummer 1 und der letzte Eintrag bei mir wäre dann die Nummer 4. Jetzt gebe ich der Zwerge die Maus, die klickt einfach auf Generate und dann werden wir wissen, wer der glückliche Sieger ist. Ich drücke jedem, der mitgemacht hat, die Daumen. So, dann bitte walte deines Amtes, Trommelwirbel. Der glückliche Gewinner ist? Die Nummer 2. So, und da müssen wir jetzt nachschauen, wer die Nummer 2 war, aber ich muss gestehen, auswendig weiß ich es leider nicht. Darum gehen wir mal auf gabelbissen.at und schauen nach im Beitrag. Die Nummer 2 ist, jetzt wird es ganz spannend. Hoppala, falsche Richtung, danke. Der Kai vom Hobbykoch-Podcast. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Gewinn und viel Freude damit. Ich werde mit dir Kontakt aufnehmen, damit wir die Adressen austauschen. Von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und da ich heute irgendwie die Spendierhosen anhabe, habe ich mir gedacht, Die anderen drei Teilnehmer, ja, die sollen von mir einen kleinen Trostpreis bekommen. Auch für euch werde ich mich in den nächsten Tagen melden, damit wir uns das Ganze ausmachen können. So, aber jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage vielen lieben Dank an die Zwege, dass sie wieder mal bei mir war. Gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, bitte gern. Und ich hoffe, ich darf dich wieder mal einladen und du bringst uns wieder mal ein paar wunderschöne Kräuter mit. Ich habe auch schon so eine Idee fürs nächste Mal. Ah, das ist gut, das ist gut. Da werden wir, glaube ich, nach der Aufnahme gleich mal einen Termin zu reden beginnen. Gerne. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Sag wie immer danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.